Viertens, deutsche Propaganda im Ausland. Erstens, USA. Die Aufgabe, die den heidnischen Kult der Alldeutschen im Ausland zu verbreiten, wurde der Hauptrichtungsschulungsabteilung übertragen. Das war eine Organisation, die von der Alldeutschen Liga unterhalten wurde. Sie begann 1881 mit ihrer Arbeit und ist heute unter dem notorischen Namen Deutsche Auslandsorganisation, AO, bekannt. Diese Schulabteilung war die erste Einrichtung, den Grundstein zu legen und die Entwicklung voranzutreiben, aber auch um ihre Taktiken zu testen, die heute noch von der deutschen 5. Kolonne angewandt werden. Ja, vielleicht ein kleiner Kommentar. Es gibt hier einige Rechtschreibfehler und gewisse Sätze, die einfach keinen Sinn machen, aber das liegt halt daran, dass es übersetzt wurde und ursprünglich aus dem Englischen ist. Von allen Ländern, in denen der Deutsche seine teuflische Doktrin verbreitete, zweifelte er doch in den USA einen Dauererfolg oder gar eine Weiterentwicklung der deutschen Propaganda erzielen zu können. Die Zweifel waren so stark, dass Professor Hasse in einer seiner Reden vor dem Deutschen Reichstag erklärte, dass das Grab des Deutschtums in Amerika liege und dass der Spaten, der dieses Grab schaufeln würde, die Monroe-Doktrin sei. Aber nicht alle Verfechter des alldeutschen Gedankens sahen so schwarz in Bezug auf ihre Erfolgschancen. Sie glaubten trotz allem, ihre Propaganda zum Erfolg führen zu können. Schon früh unternahmen sie Versuche, ihre Bewegung in den USA zu organisieren. Genau genommen errangen die Deutschen keine nennenswerten Erfolge in Amerika. Der Amerikaner aus Deutschland oder deutscher Abstammung hatte kein Interesse daran, sein Deutschtum beizubehalten. Er lag dabei im Widerstreit mit seinem Stolz, als Amerikaner anerkannt zu werden. Oder aber er war desinteressiert, weil er sein Geburtsland gerade wegen dessen schändlicher Ideologie und politischer Zielsetzung verlassen hatte. So hatte er weder den Wunsch noch die Neigung, derartige Erbärmlichkeiten in einem Land der Freiheit blühen zu sehen, wollte er doch gerade diese amerikanischen Freiheiten für sich in Anspruch nehmen. Die deutsche Raserei, durch ekelerregende Phrasen bis zur Siedehitze aufgeputscht, richtete sich oft gegen die USA. Den ersten Höhepunkt dieser Propaganda erlebten wir zur Zeit des Spanisch-Amerikanischen Krieges. Hier versuchte Deutschland, eine Koalition südamerikanischer Nationen ins Leben zu rufen, um unseren Absichten entgegenzuwirken. Dann wollte Deutschland eine europäische Zollunion gegen die USA aufbauen, ein Schritt, dem gleich darauf der Versuch, Samoa zu annektieren, folgte. Ebenso bemühte sich Deutschland in Venezuela, die Monroe-Doktrin zu Fall zu bringen. Alle diese Versuche schlugen fehl, weil England sich weigerte, in geheimer Verschwörung mit Deutschland gegen die unabhängigen USA zu wirken. Oder weil England die Monroe-Doktrin als Bestandteil und Hauptziel unserer Politik anerkannte. Verärgert über das Misslingen, den USA seinen Willen aufzuzwingen, entschloss sich Deutschland nunmehr, andere Taktiken anzuwenden. Es erfolgte jetzt eine Politik des Taking it easy, eine Politik, die Deutschland an und für sich hasste, denn es entsprach ganz und gar nicht seiner angeborenen natürlichen Arroganz, seiner brutalen Gewalt und Angriffslust. Eine solche Politik war das genaue Gegenteil der deutschen kriegerischen Veranlagung. Der ererbte Hass Deutschlands gegen den gesamten Ablauf der Weltgeschichte und eine gesunde Entwicklung des internationalen Fortschritts, der die Menschenrechte und die menschliche Würde berücksichtigt, wird von einem seiner fähigsten und volkstümlichsten politischen Schriftsteller zusammengefasst, indem er schreibt, Dr. Paul Rohrbach, glaubt jemand, dass Deutschland den Vereinigten Staaten gerade Liebenswürdigkeiten sagt oder diese aus liebevollem Herzen kommen? Es sagt das doch nur, weil Deutschland jeden Verdacht ausräumen muss, mit denen die Amerikaner unsere Politik betrachten. Deutschland betrachtet England und die USA wegen ihrer gemeinsamen Sprache und gleicher humanistischer Philosophie als grimmige Feinde seines Superstaates. Deshalb betrachtet es auch als seine Hauptaufgabe, sich als Unruhestifter im letztgenannten Staat zu betätigen, was sich in dem Bemühen ausdrückt, einen Keil zwischen USA und England zu treiben. Ein Teil seines Hasses richtet sich auch gegen England, weil es sich nicht geschämt hat, die Monroe-Doktrin offen anzuerkennen. Diese Doktrin erscheint immer wieder in Verbindung mit den Anfängen und Entwicklungen des Deutschtums in Amerika. 1903 erklärte Johannes Wollert, dass die Monroe-Doktrin nicht vertretbar sei. Sie sei eine direkte Anmaßung, zumal Amerika gar nicht in der Lage sei, ihre Anerkennung zu erzwingen. Die ständige Opposition Deutschlands gegen die Monroe-Doktrin sowie die dauernde Verächtlichung derselben wurde wohl am deutlichsten in einem Artikel geschildert, der Anfang dieses Jahrhunderts im Journal of Commerce zu lesen war. Der Artikel war eine Antwort auf die deutsche Behauptung, dass die Monroe Doctrine ein leerer Anspruch sei. Diese Antwort ist voller Elan und Wahrheit, jedes Wort zu Inhalt schwer und klar und trifft auch heute noch zu, sodass die entsprechende Stelle hier noch einmal wörtlich angeführt werden soll. Der zuletzt genannte deutsche Professor Mommens scheint im Streit um die Monroe Doctrine die allgemeine teutonische Unfähigkeit beweisen zu wollen, überhaupt nicht zu verstehen, um was es sich hierbei handelt. Er behauptet, dass der leere Anspruch der USA dazu geschaffen sei, das Schicksal der südamerikanischen Staaten zu kontrollieren und die Europäer von ihnen fernzuhalten. Er kann einfach nicht begreifen, dass die USA keine Vormachtstellung anstreben, sondern eine europäische Vorherrschaft in diesen Ländern verhindern wollen. Diese deutsche Politiker kann nicht einsehen, dass diese Politik darauf hinzielt, die südamerikanischen Länder unabhängig zu lassen, damit sie ihre eigene Lebensform finden können. Was wir von Europa verlangen ist, dass es sie unabhängig lässt und nichts unternimmt, um ihre Ländereien zu enteignen oder ihre Souveränität zu beschneiden. Die USA wünschen, dass Südamerika sich selbst kontrolliert. Nachdem die Versuche, einen Keil zwischen die beiden englisch sprechenden Nationen zu treiben, fehlschlugen, wurden die Deutschen von ihren Hauptquartieren angewiesen, nun einen eigenen Versuch anzustellen, um den Amerikanern entgegenzutreten. Mit einem Blick auf derartige Auseinandersetzungen stellt Professor Hasse fest, die einzige Möglichkeit für eine aussichtsreiche Propaganda in Zukunft sei, alle Deutschen in Amerika zusammenzuhalten und das deutsche Element in diesem Land so zu erziehen, dass ihm schließlich die politische Macht in den Schoß fällt. Um das zu erreichen, rät der Professor, allen Versuchungen zu widerstehen, sich an demokratischen und republikanischen Angelegenheiten zu beteiligen. Stattdessen sollen sie eine eigenständige politische Partei bilden. Ein anderer deutscher Professor, Münsterberg, stimmt Hasse zu und ergänzt ihn sogar noch mit der Forderung, dass die Deutschen in den USA einen Staat im Staate bilden sollen. Ein anderer Schriftsteller erklärt darüber hinaus, der beste Weg dazu wäre, die Amerikaner irischer Herkunft mit dem Virus der Englandfeindlichkeit zu infizieren. Außerdem wird empfohlen, dass die Deutschen in Washington sich eine Vertrauensperson wählen sollten, die mit der amerikanischen Regierung Fühlung aufnimmt und diese in ihrem Sinne zu beeinflussen. Natürlich erzeugten all diese Vorstellungen der deutschen Propaganda große Unruhe hier im Lande. So konnten die Deutschen jedenfalls nicht behaupten, dass ihre Bewegung in den USA nennenswerte Erfolge aufzuweisen hätte. Erst durch die Erstarkung des jetzigen Deutschland und dank der exportierten Agitatoren gekaufte Spione und bestochene Kriecher war es möglich, dass der Traum vom Alldeutschtum von einer kleinen Handvoll Amerikaner deutscher Abkunft vermittelst Zwang und Terror geschluckt wurde. Zweitens, Südamerika. Weder blieben die deutschen Pläne in Bezug auf Südamerika geheim, besonders die für Brasilien, noch die angewandten heimtückischen Methoden, mit denen sie den deutschen Interessen zu fördern gedachten. Lange vor der heutigen deutschen Regierung haben die Deutschen Südamerika als ein Land betrachtet, das eines Tages ihnen gehören wird. Dass sie darüber eines Tages den USA gegenüberstehen würden, sahen sie voraus und stellten sich darauf ein. Dabei glaubten sie sich des Erfolges von vornherein sicher. In Dutzenden von Büchern haben bekannte deutsche Schriftsteller immer wieder vorausgesagt, dass die USA aus Furcht vor den Deutschen nachgeben würde, ohne einen Schuss Pulver abzugeben. Schlimmstenfalls würden sie nach einem kurzen Krieg kapitulieren. Vorsorglich wurden die Deutschen dementsprechend unterrichtet, um auf diesen Tag vorbereitet zu sein, denn dieser Tag müsste einmal für sie kommen. Derartige Vorwarnungen, ständig von deutschen Schriftstellern, Lehrern und Staatsmännern propagiert, wurden von Professor Schulze-Gevernitz umfangreich und in aller Offenheit dahingehend erklärt. Je mehr Deutschland seiner Haltung passiven Widerstandes gegenüber den USA gezwungen ist, umso stärker muss es seine Interessen in Mittel- und Südamerika verteidigen. Dazu brauchen wir eine starke Flotte, die nicht nur den jämmerlichen Seestreitkräften der südamerikanischen Staaten gewachsen ist. Sie muss vielmehr so stark sein, dass die USA es sich erst zweimal überlegen, bevor sie es wagten, die Monroe-Doktrin in Südamerika durchzusetzen. Die deutschen Kolonisten in Südamerika wurden ermutigt, ihr Nationalgefühl, ihre Sprache, die Lebensarten und Interessen am Vaterland zu pflegen. So kam es dann, vor allem in Brasilien, zur Bildung von Staaten im Staate. Die deutschen Methoden in Brasilien entsprachen genau den Grundsätzen, wie sie ein Dr. Kopf in seiner Broschüre an den deutschen Schulen erläutert hat. In dem besagten Werk entdeckt man den vorsichtigen Rat, dass es für die Deutschen in Brasilien gut wäre, brasilianische Staatsbürger zu werden, da das der sicherste und schnellste Weg ist, politische Macht zu bekommen. Dr. Kapf warnt seine Landsleute vorsichtshalber mit dem Hinweis, dass die Gefahr für das südamerikanische Deutschtum aus Nordamerika komme, wobei es sich nicht nur um wirtschaftliche Interessen handle. Wird Deutschland stillhalten, wenn sich die USA anschicken, diesen Kontinent zu amerikanisieren? Das kann Deutschland nicht. Es muss weltweit, urbi et orbi, erklären, dass es entschlossen ist, seine Rechte in Südamerika aufrechtzuerhalten. Brasilien ist der hoffnungsvollste Ankerplatz für die Deutschen und für die Ausbreitung des großdeutschen Gedankens. Dr. Kapfs Erklärungen wurden von Professor Gustav Schmoller erweitert, welcher ausdrücklich betonte, dass im 20. Jahrhundert unter allen Umständen in Brasilien ein deutsches Land entstehen müsste, denn in Südamerika würden die Deutschen ein neues Deutschland finden, das sich als ein Segen für das alte Land erweisen und als Beispiel für die ganze Welt gelten wird. Dr. Paul Rohrbach trug die Erklärung zu den deutschen Absichten noch arroganter vor. Er meint, dass, obwohl die USA womöglich die Erwerbung südamerikanischen Gebietes durch Deutschland verhindern, so können sie die Bildung eines Staates im Staate nicht hintertreiben und dann, wenn die Deutschen das erst erreicht haben, werden sie in Brasilien bestimmen und über die beschränkteren Menschen des Landes herrschen. Aber, fügt er hinzu, die Propaganda muss auch in Deutschland betrieben werden, damit der Gedanke volkstümlich wird. Und jeder gute Deutsche muss dabei mithelfen, denn in den deutschen Kolonien Südamerikas liegt eine vielversprechende Zukunft. Um das zu erreichen, müssen die Deutschen ruhig, gemeinsam und fest Untergrundarbeit leisten. Professor Wolf, der mit dieser Ansicht vollkommen übereinstimmt, brachte seine Meinung so zum Ausdruck. Südamerika ist für Deutschland das Land der Zukunft, denn dieses Gebiet verspricht größere Erfolgsaussichten als Europa oder Afrika. Hier kennen wir, dass Hand in Hand mit seinem Marsch zur Weltherrschaft Deutschland es als seine Aufgabe angesehen hat, durch Gewalt und Tücke Kolonien in Südamerika zu erobern. Genau wie heute hat Deutschland allen aktiven Widerstand der USA verlacht und ständig behauptet, unser Volk sei nichts anderes als, um mich eines deutschen Ausdrucks zu bedienen, ein grober Mischmasch krasser, egoistischer Jingos, die keinen Tropfen reinen Blutes in ihren Adern hätten. Daher wären sie zu jeder Art von Aufbau unfähig. Als ein Land und Volk, das jederzeit leicht von den starken Supermenschen besiegt werden könnte. Deutschland hat oft versucht, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Prinz Solms Braunfels gab sich die größte Mühe, eine deutsche Kolonie in Texas als amerikanischen Außenpfosten für das Deutschtum zu gründen. Obwohl er keinen Erfolg hatte, setzte sich dennoch in den deutschen Hirnen der Glaube an die Möglichkeit eines künftigen Erfolges fest. Die Alldeutsche Liga folgte den Anweisungen ihrer Führer, in Südamerika klammheimlich zu wirken, und so lag eine ungewöhnliche Verschwiegenheit über ihre Arbeit. Nach und nach versuchten sie, gewisse Volksteile Amerikas zu umgarnen, die ihnen für die deutsche Propaganda günstig erschienen. Sie errichteten Zweigvereine und überzogen solche Gebiete netzartig mit zuverlässigen Agenten, die ihre Arbeit getarnt als Reisende, Lehrer oder diplomatische Vertreter ausführten. Von Zeit zu Zeit betrachteten sie das Erreichte an ihrer Partnerzentrale in Deutschland. Erst kürzlich wurde die aufrüttelnde Entdeckung gemacht, dass die deutschen Konsulate wie Einspritznadeln den südamerikanischen Völkern den schändlichen Bacillus des Alldeutschtums verpassten. In seinem Gewerk über Chile gab Dr. Unfold den deutschen Siedlern den Rat, ihre Kinder nach Deutschland zu schicken, damit sie in echt deutschem Geist erzogen würden. Sie dann zurückholt, um den deutschen Kriegsgeist zu lehren. Die Zeit kommt bestimmt. So ermunterte er sie, was Deutschland bei einem gelegentlichen Durcheinander, verursacht durch irgendeinen Großbrand internationaler Verwicklung, in die günstige Lage kommt, koloniale Gebiete in Südamerika zu erwerben. Berichte und Tatsachen, deren Wahrheit jederzeit durch die Ereignisse bewiesen werden kann, zeigen deutlich, dass die deutsche Politik in Südamerika sowohl ihren Zielen wie auch ihren Methoden nach schon seit langem in aller Öffentlichkeit klar und deutlich von ihren Führern bekannt gegeben worden ist. Für den Deutschen sind die Bestrebungen in Südamerika nicht mehr als eine Verpflichtung auf der langen Liste der geplanten deutschen Vergehen gegen Menschlichkeit und Zivilisation. Hier sind die Aussagen, wortwörtlich wiedergegeben, eines deutschen Beobachters über die ehrgeizigen deutschen Pläne in Südamerika, die er erst einige Jahre zuvor niedergeschrieben hatte. Ob Deutschland sein Ziel in Südamerika ohne Reibungen erreichen kann, ist etwas, was noch in der Zukunft liegt. Die Zukunft Südamerikas ist abhängig von der Monroe-Doktrin und den Seestreitkräften, die hinter ihr stehen. In nicht allzu ferner Zeit wird es dahin kommen, dass die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens und anderen südamerikanischen Ländern durch die Deutschen zu einer Vorherrschaft kommen kann. Sollte diese in Frage gestellt werden, dann muss diese Vorherrschaft entweder aufgegeben oder durchgestanden werden. Die Lösung kann unter Umständen Krieg bedeuten, wenn auch die Deutschen gegen die Monroe-Doktrin als einen ungesetzlichen Anspruch toben. So bedeutet diese Doktrin immerhin eine politische Linie, die dazu bestimmt ist, Deutschland den Weg in Südamerika zu versperren. Es gibt schon unmissverständliche Anzeichen dafür, dass die Amerikaner die deutschen Absichten für Amerika erkannt haben. Das Schicksal Südamerikas hängt von einer starken amerikanischen Flotte ab und von der Solidarität zwischen England und den USA. Wenn Amerika schon lauthals verkündet, Hände weg, dann muss es auch die Kraft haben, die Worte entsprechend zu unterstreichen. Drittens, Europa, Österreich. Dass der derzeitige wahre alldeutsche Gedanke nichts weiter ist als ein primitives Heidentum, wenn auch mit einigen modernen Raffinessen ausgestattet, kann man wohl am besten daran ermessen, dass wenn man erst entdeckt hat, dass in seinem Namen wirklich barbarische und viehische Untaten gegen unschuldige, zivilisierte Menschen begangen werden. Sollte solch ein Gedanke auf der Welt die Oberhand gewinnen, dann können wir sicher sein, dass alles nur Mögliche unternommen werden muss, darunter Furchtbares, wie es die Deutschen noch nicht begangen haben, um jeden noch schlafenden Tierinstinkt und lasterhaften Charakterzug im Menschen zu wecken. So wurde unter anderem die Ausrottung der drei Hauptreligionen von den Deutschen geplant. Der Deutsche war jedoch klug genug einzusehen, dass er nicht alle drei Religionen gleichzeitig bekämpfen konnte, wenn er überhaupt Aussicht auf Erfolg haben wollte. Da nach seiner Ansicht ihre Vernichtung aber unbedingt nötig war, um das Dogma von Hass und Zerstörung predigen zu können, so wandte er sein jetziges und oft ausprobiertes Trickspiel an, zunächst die Gläubigen der einen Religion gegen die einer anderen aufzuputschen, bis er es sich leisten konnte, mit einem einzigen Schlag schließlich den zuletzt übrig gebliebenen Gegner niederzustrecken. In Österreich testete er zuerst die Wirksamkeit dieses Spiels, ein Versuch, der seiner Zeit glatter Hochverrat an diesem Lande war. Der alldeutsche Gedanke als organisierte Bewegung wurde 1878 in Österreich geboren und geführt von einem österreichischen Staatsmann namens Schönerer. Bis 1898 war seine Ausstrahlung ziemlich begrenzt, das heißt, bis sich Schönerer mit Hasse zusammentat. Von dieser Zeit an wurde die alldeutsche Bewegung Österreichs hauptsächlich von Berlin ausgelenkt, von wo auch die Bestimmung ausging, in Österreich ständige Stützpunkte einzurichten. Zunächst wurde erst einmal ein Angriffsplan entworfen. Hasse und Schönerer waren sich darin einig, dass wenn Deutschland Österreich beherrsche, dann das letztgenannte Land vor allem gezwungen werden müsse, mit Rom zu brechen. Römischer Katholizismus. Um dieses Ziel zu erreichen, beschlossen die Führer eine allgemeine, ausgedehnte Aktion. Deshalb schufen sie als erstes eine kunstvolle, aufreizende Pseudoreligion, eine Erweckungsbewegung, deren Hauptanliegen und unabdingbare Forderung der Antisemitismus war. Der deutsche Hasse fand einige Abtrünnige, die sich Katholiken nannten, obwohl solche Leute keine praktizierenden Katholiken mehr waren, genau wie jene Männer irgendeiner Religion, die sich hinter eine Kirchenkanzel verkriechen, gegen Gott toben und Hass und Unduldsamkeit predigen. Es fanden sich Mitglieder der führenden katholischen Partei, die sich dazu hergaben. So dauerte es dann auch nicht lange, bis über Österreich eine schreckliche Welle antisemitischer Verfolgungen hinwegging. Diese dauerte mit unverminderter Heftigkeit an, bis Schönere und Hasse merkten, dass ein genügend hoher Grad von Agitation und Terror erreicht waren. Dann verlagerte sich ihre Anstrengungen gegen die katholische Kirche mit einer wilden, selbstständigen Los-von-Rom-Bewegung, in der Schönerer erklärte, dass die Ketten, die uns an eine dem großdeutschen Gedanken feindliche Religion binden, gebrochen werden müssten. Die Keine-Papisterei-Bewegung und antikatholische Agitationen wurden von Hasse und Schönerer dadurch angeheizt, indem sie zahlreiche pseudo-evangelische, seelenpiraterie-treibende Pfaffen in Österreich unterbrachten, die großzügig mit Geld und Schnaps bezahlt wurden, damit sie über die Katholiken herzögen. Wenn auch der volle Erfolg ausblieb, so offenbart es aber ein begrüßenswertes Ergebnis. Es stellte nämlich die Frechheit und rücksichtslose Angriffslust des Deutschen bloß. Tschechoslowakei. Trotz des wütenden Widerstandes, dem die Deutschen in Böhmen begegneten, waren sie in der Lage, verschiedene Stützpunkte ihrer Liga einzurichten und ihre eigene Presse zu unterhalten. Bei ihrer Arbeit wurden sie durch den Einsatz deutscher Pfarrer, Lehrer und Agitatoren unterstützt. Sie alle spielten eine ausschlaggebende Rolle in dem Bemühen, den großdeutschen Gedanken in jenes prächtige Land der Freiheit hineinzutragen. Die niederträchtige Arbeit der Deutschen war nicht einfach, sie stieß auf hartnäckigen Widerstand. Die Tschechen bekämpften die irrsinnigen Deutschen mit einem wütenden, patriotischen Eifer, charakteristisch für ihren alten Helden Hus, dessen berühmtes Wort »Nichts Deutsches« ihr aufrüttelnder Schlachtruf und Wahlspruch wurde. Der tschechische Widerstand gegen den großdeutschen Gedanken war dennoch in der Tat so stark, dass führende Deutsche um 1900 erklärten, dass das Schicksal ihrer Bewegung in Böhmen liegt und vom Ausgang des Kampfes dort abhinge. Aus den Versuchen, ihre Doktrin dort zu verbreiten, versuchten die Deutschen alles, um eine Entwicklung der tschechischen Sprache in Böhmen zu verhindern. Man muss es den Tschechen schon hoch anrechnen, dass sie bis zur Zeit ihrer Selbstständigkeit allein gegen die deutsche Dominanz kämpften. Hätte man sie allein gelassen, sie hätten niemals kapituliert. Holland. 10 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg nahm man allgemein an, dass Russland allein als Feind Deutschlands zu betrachten sei. Die zwei Staaten, die Deutschland gerne als Feinde gegeneinander gesehen hätten, waren Großbritannien und USA. Und den einen Staat, den es gerne geschluckt hätte, wäre Holland, ein freies und demokratisches Land, das den großdeutschen Gedanken mit all seinen politisch engstirnigen Grundsätzen hasste. Dennoch verfolgte der Deutsche hier sein Treiben mit jener fanatischen Sturheit, die so fest in seinem Charakter verankert ist. In 1898 hatte man in Holland eine sogenannte holländische Generalliga gegründet, hauptsächlich um die holländische Sprache in Südafrika zu fördern. Da sie keinen Erfolg hatte, rief sie die Alldeutsche Liga zu Hilfe, die auch schnell zu Hilfe kam. Bei der Vorliebe für zu beschützende und zu übernehmende Länder betrachteten die Mitglieder der Deutschen Liga Holland schon früh als einen wesentlichen und sicheren Bestandteil Deutschlands und erklärten daher, dass wenn sie Holland nicht durch freundliches Zureden gewinnen könnten, dann müsse man eben Gewalt anwenden. 1901 behauptete ein deutscher Schriftsteller, dass Deutschland im Falle eines Krieges die holländischen Häfen nicht als neutral anerkennen könne und diese also auch nutzen würde. Kurt von Strauß schreibt 1901 in der deutschen Zeitschrift, dass es ein unmöglicher Zustand sei, dass die Außenposten der Alldeutschen, wie zum Beispiel in der Schweiz, in Holland, Belgien und Österreich, für immer außerhalb der deutschen Grenze blieben. Ein anderer Deutscher schreibt zur gleichen Zeit, dass sein Land gut daran täte, sich den Besitz der holländischen Kolonien zu sichern, auch schon um Marinestützpunkte und neue Handelsrouten zu bekommen. Ein anderer deutscher Schriftsteller wiederum vertritt die Ansicht, dass die holländischen Kolonien von England, den USA und Japan bedroht wären und daher von Deutschland beschützt werden müssten. Wenn sich die Liga auch weiterhin dort große Mühe gäbe, durch Agitationen Unruhe zu schaffen, so konnte der großdeutsche Gedanke doch keine nennenswerten Erfolge in diesem Lande für sich verbuchen, das wegen seiner großen Geistesfreiheit bekannt ist, wie sie nicht einmal die oberen 10.000 in Deutschland genießen konnten, zu einer Zeit, als man die Niederländer noch als Niederdeutsche bezeichnete. Die Holländer wünschten, Holländer zu bleiben. Sie fühlten sich in ihrer Freiheit unabhängig und stark genug, sodass sie einen gangsterhaften Schutz der viehischen, unzivilisierten Deutschen nicht nötig hatten und auch nicht wünschten. Belgien. Bei der deutschen Planung nach Weltherrschaft hat Belgien nie eine bedeutende Rolle gespielt. Das lag daran, dass das Land bei seiner geringen Ausdehnung leicht und jederzeit gezwungen werden konnte, sich dem deutschen Willen zu beugen. Trotzdem vernachlässigten die Deutschen es nicht ganz und gar. Man erkennt aber, dass sie hier eine vollkommen andere Taktik anwandten als sonst. Anstatt alle Hebel in Bewegung zu setzen, um in Belgien die deutsche Sprache zu pflegen, glaubte der Deutsche, sein politischer Erfolg in diesem Lande hinge davon ab, dass in geschickter Weise die französische Sprache zurückdränge und die flämische fördere. Er hofft auf diese Weise so etwas wie eine flämische Nation in Belgien schaffen, um das Anwachsen des französischen Einflusses verhindern zu können. Gleichzeitig erwarteten sich davon, auf diese Weise einen Keil zwischen Frankreich und Belgien zu treiben. Der Deutsche wurde von den meisten Belgiern mit großem Misstrauen betrachtet. So war er gezwungen, seine Arbeit meistens durch unterirdische Kanäle zu leiten. Dabei konnte er keine großen Erfolge erzielen. Aber dieser Fehlschlag vermochte seine Hoffnung auf eine spätere Verwirklichung nicht zu trüben. Deutschland fühlte sich in der Tat sicher, dass dennoch die ausgestreute Saat es eines Tages in den Vollgenuss der Ernte bringen würde. Mit der gewohnten, hochfahrenden deutschen Arroganz hatte man ja schon um 1901 in Belgien in deutsche West hatte man ja schon 1901 Belgien in deutsche Westmark umgetauft. Dänemark. Ebenso wie in Belgien hielt der Deutsche seine Aufgabe in Dänemark für so einfach, dass ich erst gar nicht mit dem Gedanken befasste, irgendwelche Finessen anzuwenden bei dem Versuch, die Dänen mit dem alldeutschen Gedanken vertraut zu machen. Er nahm sich von Anfang an vor, ihm das Deutschtum aufzuzwingen, anstatt sich damit aufzuhalten, es ihnen schmackhaft zu machen. Aber das gelang nicht. Dänemark konnte vielleicht durch die deutsche Wehrmacht besetzt, aber nie ein Opfer dessen werden, was die Deutschen ihre Ideale nennen. Denn die Dänen sind ein unabhängiges, zivilisiertes Volk, ohne jede Neigung, nach 1000 Jahren in die Barbarei zurückgeworfen zu werden. Schweiz. Die Arbeit der Deutschen Liga in der Schweiz wurde durch ihre eigenen Taktlosigkeiten und stupiden Schnitze erschwert. Sowohl die früheren wie auch die jetzigen Propagandisten für das Deutschtum haben immer den Fehler gemacht, bei der Beurteilung des vaterländischen Gefühls dieses tüchtig zu unterschätzen. So zum Beispiel dadurch, dass sie lauthals und nachdrücklich behaupteten, die Schweiz sei nur ein Anhängsel ihres Landes und außerdem hätten die Schweizer keine Kultur, aus eigener Kraft könnten sie ihre Freiheit nicht verteidigen. Bei den meisten Schweizern mussten sie daher auf stärksten Widerstand stoßen. Die Schweizer waren von jeher bestrebt, für alle Zeiten frei zu sein, dazu neutral und unabhängig. Überall wurde den Deutschen entgegengehalten. Wir Schweizer sind keine Deutschen. Welch lebendigeres Zeugnis könnte dafür wohl angeführt werden, als die Lehre, die sich aus der Geschichte Wilhelm Tells ziehen lässt, eines anerkannten klassischen Theaterstücks, ausgerechnet von einem deutschen Dichter geschrieben. Skandinavien. Von allen Völkern Europas sind die Deutschen in Norwegen und Schweden am unbeliebtesten. Wenn auch von Zeit zu Zeit deutschfreundliche Stimmen laut werden, so erfreute sich die deutsche Liga nur eines geringen Erfolges. Schweden und Norweger deutschen Charakters waren deutscher als die Deutschen und brachten dem deutschen Ideal einen untertanen Gehorsam entgegen, der reiner Verrat war. Daher brauchte man sich nicht zu wundern, dass die Deutschen einen Quisling in Norwegen finden konnten. Professor Samassa behauptete, dass der kommende Kampf ums Überleben der Deutschen auf der einen Seite und der Briten und Amerikaner auf der anderen Seite durchgestanden werden muss und vermerkt, dass sich die Schweden den Deutschen umso eher nähern werden, je stärker Deutschland wird. Es liegt daher im deutschen Interesse, an der Unabhängigkeit Schwedens festzuhalten. Auf diese Weise können die Schweden von Deutschland aufgesogen werden.